und herzlich willkommen zu Ganz Ehrlich, dein Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute haben wir wie immer jede Woche ein neues Thema. Und zwar hast du ja letzte Woche ganz viel zum Thema Geduld gesagt, dass das systemisch bedingt ist oder von der Gesellschaft bedingt ist. Das ist das System, ist ganz oft gefallen. Und da hatte ich auch ganz viele ganz ehrliche Momente. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, dass wir uns heute mal mit den Leitlinien der Gesellschaft beschäftigen und was dahinter steckt. Ja. Im ersten, bist du noch da? Ja, ich bin noch da, ich höre dir du zu. Du hörst nur zu, ich dachte gerade so dieses Schweigen. Nein, ich höre dir zu, ich bin geduldig und höre dir zu, ich habe daraus gelernt aus der letzten Folge. Genau, und da sind mir spontan so die Begriffe Normen und Werte in den Kopf gekommen. Und deswegen frage ich dich jetzt erstmal, ich gebe den Ball auch gerne mal wieder ab. Was verstehst du unter Norm? Was steckt dahinter für dich? Ja, sehr gut. Ich kann mich jetzt wieder dran an eine Situation erinnern aus der Schule, wo irgendein Schüler gesagt hatte, ja, das ist doch normal so. Ja, was ist denn eigentlich normal? Was ist denn die Norm? Wer bestimmt das eigentlich? Und eigentlich gibt es keine Norm, finde ich. Also es gibt keine handfeste Norm, wo man sagen kann, so das ist normal oder das ist jetzt die Norm. Es gibt kein geschriebenes Gesetz dafür oder irgendwie, wo man das raussuchen kann, rauslesen kann. Aber das Allgemeingültige halt. Ja, aber Gesetze sind doch eigentlich auch Normen, würde ich behaupten wollen. Also Gesetze sind ja auch Regeln. Und Normen, die eingehalten werden müssen, also quasi die Schranken unserer Gesellschaft, ja, die uns zeigen, woran wir uns orientieren müssen. Ich frage mal ein bisschen provozierend, sind Gesetze genau das gleiche wie Normen? Ich würde behaupten wollen, dass Normen nicht festgeschriebene Gesetze sein können, aber auch Gesetze, die festgeschrieben sind, damit sie jeder befolgt. Weil auch Normen, die jetzt zum Beispiel nicht festgeschriebene Gesetze sind, können ja sanktioniert werden. Und Gesetze an sich werden ja, wenn man sie nicht einhält, sanktioniert. Oder dann wird die Person sanktioniert, also er wird dann... Man muss mit Konsequenzen rechnen. Genau, quasi. Also es werden Sanktionen verübt an der Person, weil sie bestimmte Gesetze und Normen nicht eingehalten hat. Und das hat ja wieder ganz viel mit Werten zu tun auch, ne? Deswegen habe ich mir auch so Normen und Werte, also in der ersten Überschrift habe ich ja so reingehauen, Normen und Werte. Ja, also ich wollte extra die Leitlinien der Gesellschaft raushauen, weil ich wollte die Zuhörer nicht abschrecken mit Normen und Werten. Wobei die Leitlinien der Gesellschaft, ich finde Wert und Norm gut, auf jeden Fall. Aber das ist ein wichtiger Punkt, fällt mir auch gerade auf, das hast du eigentlich ganz gut genannt, weil Werte und Normen, die haben halt keine Konsequenzen, wenn man sich nicht dran hält, oder? Also keine strafrechtlichen oder sonstigen. Zumindest nicht von unserer Gesellschaft aus, ne? Hier die, wie nennt man die denn nochmal, die vollstreckend ist? Die Rekrutive oder so? Nein, Legislativ, Exekutiv oder Judikativ. Exekutiv, das war's, genau. Und ich komme mit rekrutiv, wir werden rekrutiert. Ja, genau. Okay. Ja, also auf jeden Fall würde ich nochmal gerne aufdröseln wollen, was steckt denn hinter Werten? Und ich glaube, ich möchte meinen, dass, Werte sind natürlich, man kann sagen, ja zum Beispiel Euro. Ne? Der Euro hat einen Wert, zum Beispiel 1, 0, 10, 20, 30. Und dann gibt es vielleicht einzelne Bereiche, in denen ich einen bestimmten Wert einfügen kann, für bestimmte Situationen in der Gesellschaft zum Beispiel. Nehmen wir mal das Beispiel Zivilcourage. Und da gibt es dann den Wert vielleicht übermütig, ängstlich und tapfer vielleicht. Und das sind dann die Werte, die man dort einfügen kann, quasi in die Situation. Ich stelle mal noch eine provokative Frage ein. Oh, heute gibt es ganz viele ganz ehrliche Momente. Ja, weil das ist echt gut. Was ist höher gestellt? Werte? Also sind Werte höher gestellt oder Normen für dich? Ich glaube, die Normen sind nur die Festgelegten, geschrieben sind sie ja nicht. Festgelegten oder festgeschrieben, es kommt immer darauf an, Also ich glaube auch, Gesetze sind Normen, an die wir uns halten. Aber nehmen wir einfach, sagen wir einfach mal, Normen sind Spielregeln, okay. Ja? Ja. Und ich würde behaupten wollen, dass diese Werte oder dass die Normen den Werten zugrunde liegen. Also wenn ich jetzt sage, Zivilcourage einzuhalten ist eine Norm, dann ist der Wert dahinter Tapferkeit. Wenn ich jetzt tapfer bin, also und Zivilcourage beweise, dann ist quasi meine Tapferkeit der Wert, der Zivilcourage als Norm zugrunde liegt. Okay, also sind Werte den Normen untergeordnet, laut dieser Ansicht, richtig? Ich würde eher sagen, laut dass die Ansicht. Normen den Werten untergeordnet sind, weil die Werte entwickelt ja eine Gesellschaft und daraus ergeben sich die Normen. Okay, ich würde das Pferd von hinten aufziehen. Ich würde sagen, Normen sind die allgemeingültigen, ungeschriebenen Gesetze oder Regeln oder Verhaltensregeln. Und Werte sind dann nochmal quasi der geschliffene Diamant. Also Normen sind die Diamanten, Rohfassung, und die Werte, also mutig sein, keine Ahnung, was hast du gerade eben nochmal genannt? Tapferkeit. Ja, Tapferkeit, super. Ist dann nochmal mehr als nur die Norm, sondern das ist nochmal höher gestellt. Also klar, es hängt damit zusammen, ne? Aber diese Tapferkeit, mutig sein, hilfreich oder sonst irgendwas zu sein, quasi als Charaktereigenschaft, ist dann nochmal so die Veredelung dieser eigentlich positiven Norm. Aber es ist einfach nur ein anderer Blick. Ich glaube, das sind die Werte, die man da einsetzen muss. Also Werte sind ja immer, also wenn ich jetzt das mathematisch betrachte oder aus der Logik heraus, ja, also im Bereich der Logik, den man zum Beispiel in Mathematik oder Philosophie oder vielleicht auch in der Semantik oder Linguistik hat. Also Werte sind ja immer bestimmte, Werte werden eingesetzt dort, wo Variablen sind. Ne? Also du hast x Handlungsmöglichkeiten und die eine ist der Wert, und dann kann man sagen, ja, ist das jetzt in der Ethik, ist das jetzt ein moralischer Wert oder ein unmoralischer Wert? Und ich würde behaupten wollen, dass dann die moralisch vertretbaren Werte auch Grundlage der Normen sind. Mhm. Und natürlich sind die Werte, sage ich mal, die Diamanten, und die Normen vielleicht auch, wenn man es von hinten rum jetzt sagt, dann vielleicht auch die Rohfassung. Ja. Weil würden die Werte nicht existieren, dann wären die Normen ja auch nicht, sinnstiftend. Also welche Norm oder welche Regel macht denn schon Sinn, wenn der Wert dahinter nicht existiert? Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ganz ehrlich, mir fällt auch gerade nochmal ein, immer wenn ich ein Gespräch führe, wo es darum geht, entweder A oder B oder entweder irgendwas dann oder irgendwas anderes. Dann sagst du C. Nein, dann überlege ich immer nach ein paar Minuten, warum schließt das eine eigentlich das andere aus? Ja, ey, und ohne Witz, da habe ich jetzt, ich habe jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge habe ich ein bisschen recherchiert, und da habe ich einen interessanten Beitrag gelesen über östliche und westliche Philosophie. Und während die westliche Philosophie sagt immer, es gibt nur A oder B. Und in der östlichen Philosophie gibt es halt nur einen Weg. Also wird gar nicht, und dieser Weg kann alles beinhalten. Aber die westliche Philosophie muss sich immer entscheiden. Es muss immer Entscheidungspunkte geben. Wenn A, dann kann es kein B geben und so weiter, ne? Ja, aber das liegt, glaube ich, auch in der Natur des Menschen. Man versucht, klare Antworten zu finden, ne? Also ist es jetzt schwarz oder ist es weiß? Ja, aber ich glaube... Aber es ist halt nicht immer so einfach, ne? Das ist wieder diese... Kommen wir zurück zur letzten Folge. Wir wollen immer die klare Antwort. Ist es A oder B? Nein, es ist weder A noch B, vielleicht aber auch beides, vielleicht aber auch irgendwas dazwischen. Also das ist halt die Schwierigkeit, ne? Manchmal muss man halt auch die Antwort für sich finden. Ja. Und das eine muss nicht unbedingt besser sein als das andere, sondern... Es muss für dich das Passende sein, und die Antwort muss dich überzeugen. Da will ich auch wieder so ein bisschen auf Individualismus eingehen. Die Antwort muss auf dich passen, und da gibt es dann auch kein A oder B. Und ich finde, das ist immer das Problem, vielleicht gerade im westlichen Raum. Viele pochen immer irgendwie auf eine gesellschaftliche Individualität oder auf eine Individualität innerhalb der Gesellschaft. Aber das ist so krass geprägt, diese Frage auch A oder B von der Gesellschaft aus, dass man sich automatisch wieder da irgendwo einordnet, und dann geht diese Individualität wieder gewissermaßen auch ein Stück weit verloren. Ja. Ey, das ist ja heute voll der Mind blow. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, aber dafür, dass wir das Thema auch so ein bisschen spontan uns... mega spontan. Also so auch die, aber ja. Ich möchte auch an der Stelle für die Zuhörer sagen, ich habe ja in Vergangenheit auch ab und an die Kritik bekommen. Was heißt ab und an? Also eine Person, die ich aus dem Studium kenne, Grüße gehen natürlich nicht an dich raus. Nein, kleiner Spaß. Aber die Person hat so gesagt, so, ja, ihr, also das ist ja nicht wirklich Philosophie oder so, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie tiefergehend oder so. Ich muss ja auch sagen, also philosophisch gesehen machen wir hier einen Kindergeburtstag, ne? Wir wollen aber auch nicht wissenschaftlich quatschen, sondern wir wollen einfach nur so ein bisschen menschlichen Alltagstalk machen, ne? So, der philosophisch angehaucht ist. Oder wie siehst du das? Ja, ich würde das jetzt nicht so schlecht reden, indem du sagst Kindergeburtstag, aber wir haben nicht den Anspruch, hier universitär zu philosophieren. Genau. Das auf genau. gar keinen Fall, sondern wir wollen alle ein breites Spektrum ansprechen und alle mit ins Boot nehmen. Und so, dass halt auch jeder dran Spaß hat. Also ich habe klar natürlich auch Spaß gehabt an der Universitätsphilosophie, aber Kindergeburtstag würde ich jetzt nicht nennen. Einfach nur... Entschuldigung. Wenn du jetzt... Alles gut. Wenn ich mir das jetzt als Party vorstelle, ist es für mich ein Lichtfeuerwerk. Ja, und wir versuchen alle, den Raum komplett zu erleuchten und alle Farbspektren... Mein Gott, was für ein Wort. Ich kann das irgendwie nicht aussprechen heute. Alle Farbspektren... Spektren. Genau. Spektren. Alle Farbspektren. Ja. Wahrzunehmen und interessant darzustellen, sodass man das Licht quasi anders wahrnimmt. Ja, komm. So, ich lache nicht wegen dir. Ich habe schon wieder so einen ganz ehrlichen Lachflash, weil ich sagte, philosophischer Kindergeburtstag, da stelle ich mir dann so Kant und Aristoteles beim Topfschlagen vor. So richtig schlecht, Alter. Entschuldigung, ich bin heute wieder... Ich habe... Das sind Quarantäne-Auswirkungen hier. Ja, so langsam. Scheiße. Ein bisschen verrückt sind wir alle geworden, ne? Ja, durch die... Nein, durch die aber das ist es halt auch, ne? Wir wollen ja auch nicht jetzt irgendwie hier den Anspruch haben, krass zu philosophieren, obwohl wir das könnten, also auf wissenschaftlichem Niveau. Aber es geht ja auch darum, locker zu, vielleicht auch mal Leute, Zuhörer in die Sendung zu holen und mit denen auch lockeren Diskurs zu führen, ja? Also wir wollen ja auch irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen oder mit Leuten ins Gespräch kommen. Wie sich das Ganze gestalten wird, wird sich noch zeigen, aber es geht ja darum, die Leute hier ins Boot zu holen und zu Anhängern der Ganz-Ehrlich-Fraktion werden zu lassen. Zum Beispiel auch unseren Freund Umut, der jede Woche reinhört. Ja, auf jeden Fall. Und Haters gonna hate, Guido, kannst du nichts machen. So. Einfach wollen wir zurück zum Thema? Ja, auf jeden Fall. Okay, ja. Wollen wir schon zu den Zitaten rübergehen? So schnell? Aber dann müssen wir heute ein paar mehr machen. Nein, müssen wir nicht. Aber ich glaube, aus den Zitaten ergibt sich ja wieder ganz viel. Ja, okay. Ich suche mir eins aus. Du hast nur zwei Zitate, ne? Oder hast du nochmal aktualisiert? Richtiger Verräter, Guido. Richtiger Verräter. Entschuldigung. Nein, halb so schlimm. Nee, ganz ehrlich, ich wollte nicht auf Teufel komm raus noch ein drittes Zitat raussuchen. Weil ich wollte jetzt nicht irgendwas reinbringen, was ich dann so reingeklatscht hätte, sondern die zwei, die da drin sind, fand ich schon gut genug. Deswegen habe ich einfach zwei gelassen. Sollte aber auch, glaube ich, kein Problem sein. Okay, ich suche mir jetzt einfach einen aus. Do it. Und zwar nehme ich Nummer zwei. Die Normalität, ach Entschuldigung, du liest ja vor, ne? Kann ich machen. Lies mal vor. Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen, doch es wachsen keine Blumen auf ihr. Ist ein Zitat von Vincent van Gogh. Ja, sehr schönes Zitat. Ich würde aber direkt sagen, aber was ist mit den Lücken? Und dazwischen kommen ja manchmal Pflanzen raus. Oder Blumen. Ja, das bei einer gepflasterten, ja, Löwenzahn, ne? Jeder kennt Löwenzahn, das Intro. Oder, kannst du dich an das Bild erinnern, was ich dir letztens geschickt habe? Da war so eine Hauswand. Ja, das war... Und mitten in der Hauswand, in so einem kleinen Riss, ist einfach eine Blume gewachsen. Das war so krass und so schön. Und ich finde, das ist mir dann auch direkt drauf eingefallen. Aber ich find das Zitat von Van Gogh sehr gut. Es passt auch perfekt. Ja. Also die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Und was ist eine Straße? Man tritt drauf. Ne? Also man tritt es nicht runter, sondern es ist ein Nutzgegenstand. Man versucht voranzukommen. Ne? Man versucht sich fortzubewegen, ein Ziel zu erreichen. Und das sind genau diese Normalität und Werte und Normen sind genau dafür da, dass man quasi gut vorankommt, gut mit der Gesellschaft, mit dem Umfeld, mit Familie, mit Freunden, mit Schulkollegen, Universitätskollegen oder sonst irgendwas. einfach mit denen klarkommt und gemeinsam oder auch alleine an ein Ziel gelangt und das so gut wie möglich. Ja, das ist nämlich dieser Punkt, den ich auch eingangs irgendwann gerade vergessen habe, nochmal reinzustreuen. Für mich sind auch Normen irgendwie dafür da, so eine Gesellschaft am Laufen zu halten, ne? Dass wir gut miteinander auskommen, sage ich mal. Ja. Weil gewisse Normen sind ja auch Spielregeln gewissermaßen, die unsere Freiheit, also wenn wir jetzt mal von Freiheit irgendwie vom gesellschaftlichen Ursprung und vom Naturzustand ausgehend, also im Naturzustand hätte der Mensch ja alle Freiheiten. Und würde es keine Normen und Regeln geben, würden wir alle gegenseitig ungewollt, also ungewollt für mich, könnte dann jemand anderes meine Freiheit eingrenzen, obwohl ich das gar nicht will. Und diese Normen sind dazu da, dass wir alle die gleichen Freiheiten haben, weil wenn jemand anderes Grenzen überschreitet, würde er die Freiheit eines anderen verletzen. Und das wäre ja dann nicht vertretbar. Deswegen sind Normen ja auch dazu da, dass unsere Gesellschaft quasi funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein kleiner Schutz und eine, wie du schon sagtest, dass man quasi, wenn ich im Straßenverkehr jetzt oder irgendwie rumlaufe, durch die Stadt gehe und da sind andere Menschen, gehe ich nicht davon aus oder habe das Glück, dass ich nicht davon ausgehen muss, dass ich angegriffen werde. Ja. Weil die Norm sagt, dass du keinem anderen schaden solltest. Ja. Ne, und das erleichtert halt einem auch das Leben, weil man setzt Dinge voraus, die dann gegenüber, den du vielleicht auch gar nicht kennst, sich ebenfalls an diese Normen und Werte hält und dich nicht angreift oder in böswilliger Absicht dir begegnet quasi. Ja, ja. Und nur so kommen wir auch voran, weil stell dir mal vor, diese Normen und Werte würde es gar nicht geben, dass man sagt, Werte und Normen auf Null gesetzt und du gehst jetzt vor die Tür. Mhm. Ja, dann wäre hier, wie heißt nochmal dieser Film, wo alle rausgehen und sich die Rübe einballern. Jeder zweite Film ist so, wie du beschrieben hast. Ja, nee, ich recherchiere nebenbei mal. Ach so, warte, ich sag's dir gleich. Mir fällt's gerade nicht an, aber ich komme gleich. Lockdown oder so? Nein. Nein. The Purge. The Purge, really, yes. Ja, ja. Geiler Film. Der erste Teil war geil, danach ging's so, aber die Idee war cool. Ja, definitiv. Ja, aber ich würde gerne auf den zweiten Teil des Zitates eingehen noch. Und zwar, doch es wachsen keine Blumen auf ihr. Auf dieser Straße, auf der wir uns alle super toll bewegen können, die durch die Norm gepflastert ist, die uns ein Bewegen problemlos ermöglicht, darauf wachsen keine Blumen. Woran kann das denn liegen? Ja, da wollte ich eigentlich auch drauf schon drauf eingehen, aber da sind wir nochmal kurz, hatten wir noch eine kleine Exkursion. Also warum wächst da keine Blumen drauf? Weil das die normale Straße ist. Eine gepflasterte Straße ist, finde ich, nochmal was anderes als eine Wiese mit Blumen drumherum. Ja. Oder eine Allee oder sonst irgendwas. Und diese Normalität, diese Normen sind quasi das Standard, aber es sticht halt nicht heraus. Ne? Es ist gut, es ist hilfreich, aber dieses gewisse Etwas, diesen Pep, hat eine gepflasterte Straße nicht. Ja, ja. Und ich finde, das ist sehr, sehr gut. Und also für mich sind diese Blumen sind wirklich edle Charaktereigenschaften, die über der Norm hinaus sind. Zum Beispiel nehmen wir mal, dass man stets hilfsbereit ist. Vielleicht auch heutzutage, dass man aufsteht, wenn eine ältere Dame oder ein älterer Herr in den Bus kommt, dass man den Platz frei macht. Mhm. Normalerweise ist das ist jetzt meine Meinung, das sollte normal sein, ist es aber heute nicht mehr, glaube ich. Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt so einschätzen, deswegen ist das wieder eine Blume, weil viele machen das nicht mehr, jeder achtet auf sich und guckt drauf, dass man einen freien Platz kriegt, aber dass man diesen freien Platz einfach mal abgibt, ohne irgendeinen Grund, einfach nur Gutes zu tun, das ist dann wieder die Blume. Ja. Und ich finde, dieses Beispiel mit gepflasterter Straße ist perfekt. Wahrscheinlich gab es zu der Zeit noch nicht so viele hier, wie aus welchem Material werden nochmal die normalen Straßen gemacht? Früher aus Kopfsteinpflaster, also aus Pflaster, und heute werden die ja geteert, ne? Ja, genau. Oder die asphaltiert. Ja, das gab es halt wahrscheinlich damals nicht mehr, aber deswegen finde ich das trotzdem sehr gut, weil ich finde, jede gepflasterte Straße hat auch Lücken, wo Pflanzen rauswachsen können. Und sogar auch wenn es eine ganze Wand ist oder vielleicht auch eine gepflasterte Straße, da gibt es ja genauso gut Beispiele. Es gibt immer Stellen, wo dann doch eine Blume draus wachsen kann. Und das Krasse ist, guck mal, jetzt kommen wir fällt mir gerade spontan jetzt ein. Jetzt geht's los. Guck mal. ein Samen von irgendeiner Blume oder sonst irgendwas hat die enorme Kraft, auch eine Pflasterstraße zu durchbrechen und rauszuwachsen. Ja. Also das ist schon heftig. Also man kann es, jeder kann ja irgendwie schaffen, durch ein System hindurchzubrechen und sich zu entfalten. Weil ich hätte jetzt nämlich, ich werfe mal meine Interpretation rein. Für mich wäre ja. Diese Straße, diese gesellschaftliche Leitlinie, die wir am Anfang eingeworfen haben, ne? So, wir haben ja gesagt, so Leitlinien der Gesellschaft. Und das wäre dann für mich die Straße, weil die leiten uns ja an unser Ziel quasi. Stimmt. Man könnte ja auch sagen, so ein Spruch, alle Wege führen nach Rom, ne? So, ja gut, das hat jetzt nicht ganz so viel damit zu tun, aber es hat ja auch was damit zu tun, dass Wege irgendwo hinführen. Und das sind dann quasi diese Leitlinien und wir bewegen uns auf diesen Leitlinien, die Straße dann quasi. Und ich, und wenn alle auf diesen Leitlinien, selbst wenn man auf so einer gepflasterten Straße läuft, dann würde ja alles, oder fährt, dann würde ja alles, was quasi zwischen den Ritzen und zwischen den Steinen hinauswächst, würde ja dann plattgetreten werden, außer das, was vielleicht geschützt am Bordstein ist. So, und ich würde vielleicht mehr oder weniger sagen, dass diese Blume, also ich check jetzt immer, also ich habe jetzt so ein bisschen Background auch nochmal gecheckt, Van Gogh sollte jedem als Maler bekannt sein. Aber der hat auch ganz viele verschiedene Lebenswege. Der war zum einen, der war mal irgendwie Verkäufer, hat ein Volontariat in einer Buchhandlung gemacht. Das war wohl früher so üblich, um Verkäufer zu werden, keine Ahnung. Dann war er zeitweise Hilfslehrer und zeitweise war er sogar der Theologie studiert und wurde sogar Hilfspfarrer, also der war Prediger. Und ich glaube, das ist so ein Ausdruck dessen, dass er sich von Normen hat leiten lassen und hat nicht das gefunden, was für ihn richtig ist. Und da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen, ne? Dieses philosophische, ja, immer dieses A und A oder B ist richtig. Nein, es ist wichtig, was für dich richtig ist. Ne? Und ich glaube, er hat nicht gefunden, was für ihn richtig ist. Und erst als er aufgehört hat, nach diesen Normen zu gehen, konnte er quasi seine Blume, seine Kreativität entfalten. Ja? Sein Geist blühte auf. Quasi, weil er für sich selber eine Norm gefunden hat. Weißt du, was ich meine? Das wäre heute mein ganz ehrlich Moment. Ja, ich stell mir gerade vor, wie es wohl gewesen wäre, wenn ich mein Vater damals gesagt hätte, also vor meinem Studium. Ich mach kein Abi. Aber ich möchte Kunst studieren. Nein, ich möchte Kunst studieren. Wie er wohl reagiert hat. Also ich finde es mega toll, auf jeden Fall. Aber das wäre so laut seiner Norm nicht gut. Ja, also weil, ich sollte auch nicht auf Lehramt studieren zum Beispiel. Meine Eltern fanden das gar nicht gut. Und jetzt möchte ich behaupten, ein guter Lehrer. Ja, bist du auf jeden Fall. Du auch. Bist du. Wir loben uns aber selber. Ja, hört sich komisch an, aber ich gebe mein Bestes, ob ich ein guter Lehrer bin, weiß ich nicht, ist auch egal. Ja, aber ich habe das Ziel. Aber es gibt ja immer jemanden, der Normen für dich hat, irgendwelche Regeln und Gesetze. Die Norm ist, dass das und das besser ist oder so, ne? Und Aber ich diese Leitlinie, das zu hinterfragen, ist das immer eine gute Leitlinie, sich an Regeln und an Regeln und Normen, also Normen und Gesetze oder keine Ahnung was, an diese Norm zu halten. Ob das immer gut ist? Ja, weil ich finde, man bewegt sich dann in einem Raum, wo man sein Denken aufgibt. Ja, ich finde es gar nicht gut und ich versuche auch manchmal die Norm zu durchbrechen. Zumindest zu hinterfragen. Nicht nur hinterfragen, weil wenn ich es nur hinterfrage, dann damit ist es ja nicht getan. Man muss ja auch nach der Erkenntnis, nach der Hinterfragung quasi auch leben und irgendwas ändern an seinem Tun und lassen. Ja, wenn man jetzt diese Werte auch einsetzt, ne, wenn man jetzt die Werte einsetzt, zum Beispiel in bestimmten Situationen, dann haben die ja immer eine bestimmte Haltung als Folge. Also es gibt immer Wert und dann Folge oder Wirkung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht immer nur zu gucken, welche Norm setze ich gerade um, sondern welche Folge, welchem Wert folge ich, damit dann ein bestimmtes Resultat erzielt wird. Und deswegen muss man manchmal hinterfragen. Deswegen sollte man sich sein Ziel auch immer gut setzen, ne? Was hat man als Ziel? Und das muss bestimmten Werten zugrunde liegen. Ne? Das muss bestimmten Werten zugrunde liegen. Und dann kann ich sagen so, ja, ey, aber die und die Norm kann ich gar nicht erfüllen, um den und den Wert auch oder beziehungsweise die und die Wirkung meiner Werte zu erzielen. Ja, auf jeden Fall. Also nehmen wir mal nochmal das Beispiel von Van Gogh. Ja. Man sollte nicht auf einer gepflasterten Straße gehen, egal ob da jetzt Blumen sind oder keine Blumen, wo man nicht weiß, wo sie hinführt. Ja, oder wo man nur auf gut Glück an sein Ziel ankommt, sondern man sollte erstmal gucken, wo möchte ich hin, sollte das Resultat meiner Handlung sein und dann sich eine Norm, einen gepflasterten Weg, eine Straße oder sonst irgendwas suchen, die man dann quasi begehen, befahren oder sonst irgendwas kann. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bin auch ein Typ, der gerne mal Normen beiseite legt und Dinge tut, die nicht so konventionell sind. Also natürlich ohne dabei anderen zu schaden, aber einfach Dinge machen. Also das geht mir auch ganz oft so in der Schule. Also ich versuche manchmal, was Erziehungsmaßnahmen angeht, auch äußerst unkonventionell zu handeln, weil ich der Meinung bin, dass man manchmal gar nicht mehr diesen Normen folgen kann, weil man dann zum Beispiel unsere Generation von Kindern ist auch eine ganz andere als wie vor, keine Ahnung wie viele Jahren, als die Schulgesetze oder die ganzen Paragraphen geschrieben worden sind. Ne? Deswegen denke ich ganz oft auch so, ja, ey, ich muss manchmal auch unkonventionell handeln, damit ich ein bestimmtes Ziel erreiche, um meine Werte auch weiterhin vertreten zu können. Unser Anruf ist fehlgeschlagen. Jetzt ist Guido gerade aus der Leitung. Ich muss ihn mal gerade nochmal anrufen. Ich hoffe, deine Aufnahme läuft noch. Meine Aufnahme läuft noch, aber das... Ja, meine ich auch. Du musst das Letzte wiederholen. Ich habe jetzt den Zuhörern auch gerade gesagt, dass du gerade weg warst und ich noch... Ja, ich habe das auch gesagt. Egal, lassen wir einfach drinnen. Das ist hier technisch. Ja, aber jetzt musst du... Mach weiter. Also, ich hoffe, ich habe nichts verpasst jetzt von dem, was du gesagt boom. Hast. Boom. Ich war unkonventionelles Handeln in der Schule, habe ich gesagt, weil manchmal muss ich das tun. Ja. Schulgesetze, tralala, hin und her. Und ich habe mir... Also ich habe dann am Ende noch gesagt, manchmal muss man unkonventionell, also entgegen der Norm handeln, um seine Werte auch weiterhin vertreten zu können. Weil die Werte sind ja immer quasi, sage ich mal, der Grund unserer Handlungen, der Folgen, die unsere Handlungen auch haben. Ja. Ne? Also das löst ja immer so eine Kette aus. Ich habe einen bestimmten Wert, daraus resultiert eine bestimmte Handlung und aus dieser Handlung resultiert wiederum ein bestimmtes Ergebnis, das auch wieder meinen Werten zugrunde liegt. Und deswegen muss ich manchmal Normen durchbrechen, damit ich diese Werte, die ich vielleicht auch als moralisch ansehe, weiterhin vertreten kann. Ist es nicht auch so, dass jede Erfindung oder jeder Erfolg auch dadurch zustande gekommen ist, indem die Erfinder oder die wer auch immer, die Geschäftsleute oder so, eine gewisse Norm erstmal beiseite gelegt haben und irgendwas Neues gemacht haben? Ja, klar. Man muss ja auch irgendwas Neues machen, etwas zu finden, ne? Ja, das sollte, also man sollte schon die Normalität und die Norm mal beiseite legen. Das ist auch voll okay. Jetzt fällt mir nämlich ein Zitat von meinem alten Bio-Lehrer ein aus dem Abitur. Der hat nämlich gesagt, es ist auch normal, sich nicht an die Norm zu halten. Ja, wichtig ist, dass dann wieder erzähl mal weiter, du wolltest glaube ich gerade nochmal ausholen. Ja, also rein statistisch ist es ja auch so, dass es normal ist, dass es Werte gibt, die nicht zu Norm passen, sonst würde es ja gar keine Statistik geben. Ja. Also diese Statistik beinhaltet ja auch Ausnahmen. Klar. Ne? Und das ist ja wiederum auch normal, also nicht normal zu sein, ist wiederum normal. Ja. Weil wenn dieses nicht normal sein nicht normal wäre, jetzt wird es kompliziert, dann würde es diesen Wert normal ja gar nicht geben. Mhm. Mhm. Weil dann gibt es nicht A oder B, sondern dann gibt es nur A, Punkt. Ja. Ja, klar. Ja. Nee, ich find's auch wichtig, dass man, ich glaube, man sollte auch gar nicht so sehr darauf achten, gut, man sollte schon darauf achten, also der Zweck heiligt jetzt nicht die Mittel. Aber ich finde, man kann schon in einem vertretbaren Rahmen, solange die Werte dahinter oder der Zweck dahinter oder die Intention eine gute ist, dann kann man ja auch immer noch die Norm durchbrechen. Ne? Aber genauso finde ich das Beispiel auch bei der Gesellschaft. Ne? Also wir müssen ja jetzt nicht nur über Verbote reden, sondern auch, was bestimmt mein Sein? Ne? Also vieles in unserer Gesellschaft ist ja genormt. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine rote Ampel sehen, würden wir jetzt von einem Naturzustand ausgehen, würden wir sagen, oh, da leuchtet ein rotes Männchen. Aber für uns hat es ja erst diesen Wert, die Bedeutung, ey, bei Rot bleibst du stehen. Und genauso hat das ja auch was mit Menschen zu tun. Du guckst Menschen an und oft wird man in so eine Schublade gesteckt. Und vielleicht beugt man sich dem auch und erfüllt dann irgendwelche Normen, obwohl es gar nicht sein muss. Also man muss auch mal ein bisschen hinterfragen. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr, was ich meine? Muss ich auch mal fragen, die Zuhörer. Schreibt es in die Kommentare oder per E-Mail oder so. Ja. Ja. Ja, wollen wir noch ein Zitat von dir auseinandernehmen? Ja. Such dir eins von den zweien. Du Verräter. Nein, ist doch auch okay. Also wenn es zwei gute sind. Ich nehme, glaube ich, mal das zweite, aber aus einem bestimmten Grund. Aber du darfst mal vorlesen. Nein, nimm mal das erste. Nimm mal das erste. Ja, das ist mir schon wieder zu religiös angehaucht hier. Okay, ja. Aber wir können beide nehmen, weil du hast ja nur zwei. Nein. Ha, ha, ha, ha, ha. Entschuldigung. Du darfst mich gerne beim nächsten Mal verprügeln. Es geht nicht um Quantität, sondern um Qualität, Guido. Ja, ja, ich weiß. Okay. Deswegen gibst du mir lieber einen guten Schlag als viele schwache Schläge. Einer reicht. Aber nur, weil er qualitativ ist. Ja, okay, dann nehmen wir beide. Aber in Schnellform. Aber wir müssen mit einem anfangen. Dann nehmen wir den ersten. Komm, jetzt nimm den ersten. Okay, der erste ist von Johann Wolfgang von Goethe. Der besagt nämlich Folgendes. Vollkommenheit ist die Norm des Himmels. Vollkommenes Wollen die Norm des Menschen. Ja. Ja, also Vollkommenheit ist die Norm des Himmels. Der Himmel ist die Norm, sage ich mal. Das, was man erreichen oder was der. Also die Vollkommenheit ist das, was der Himmel erreicht hat. Und vollkommenes Wollen, also die Norm des Menschen, Satz 2. Also vollkommenes Wollen, die Norm des Menschen, also dass der Mensch Vollkommenheit erreichen will, ist die Norm. Also wir sollten das Ziel haben, Vollkommenheit zu erreichen. Das sollte die Norm sein. Ja. Also bestimmte, da komme ich wieder zu den Werten, bestimmte ethische Grundsätze zu erreichen und stets aufrechtzuerhalten, sollte die Norm sein. Das ist die Vollkommenheit. Ja. Kann man sich drüber streiten, aber das wäre für mich Vollkommenheit. Ja. Also so habe ich es auch verstanden. Ja. Dass man quasi wiederum nochmal Rückbezug auf dein Zitat mit der gepflasterten Straße, dass man sein Ziel vor Augen haben sollte. Und das Ziel ist quasi das Vollkommene. Ja, ja. Aber dass der Mensch dieses Ziel niemals 100% erreichen kann. Also das gibt es einfach nicht, weil wer ist schon vollkommen? Sowieso nicht. Aber das heißt nicht, dass wir nicht danach streben sollten. Kant sagt ja auch, man sollte quasi nach vollkommener Glückseligkeit streben, meine ich. Mhm. Wenn ich mich irre, kannst du mich gerne korrigieren. Und das ist der Weg dorthin, der bestmögliche Weg dorthin ist quasi auch das Ziel an sich schon. Ja. Auch wenn man das nie erreichen sollte. Man sollte immer ein Ziel vor den Augen haben und dieses Ziel sollte am besten etwas sehr Edles sein, eine sehr, sehr lobenswerte Norm und eine sehr eitle, ja, ein geschliffener Diamant quasi. Das war jetzt ein schlechter Vergleich, fällt mir gerade so an. Aber ich denke, die Zuhörer und du wissen, was ich meine. Ja, ja. Auch wenn man es nie erreichen sollte, man soll es niemals aus den Augen verlieren. Ja, ich habe gerade hier ein bisschen recherchiert, nebenbei. Ja, bei Kant ist es auch so eines der Ziele, moralische Vollkommenheit zu erreichen. Ja. Ja. Ja, ja, das sagt ja auch das Zitat von Goethe eigentlich auch ganz gut aus, ne? Vollkommenes Wollen. Wenn man jetzt davon ausgeht, früher war ja wahrscheinlich alles noch ein bisschen religiöser geprägt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Norm der Himmel ist, also die Himmel ist das vollkommene moralische Handeln für den Christen oder generell für einen religiösen Menschen, der daran glaubt, dass es einen Gott im Himmel gibt oder im Paradies oder im Jenseits oder wo auch immer. Und diese Vollkommenheit zu erreichen, also dass dahinter auch so eine moralische Vollkommenheit steckt, ne? Weil die Moral war ja oder ist quasi, liegt den Werten zugrunde, die durch Religion ja auch gepredigt werden. oder die Moral, die du... Wenn wir jetzt nochmal dieses den Himmel jetzt, ohne jetzt zu sehr religiös zu werden, also und die Religion einzutauchen, egal in welche, wenn wir mal jetzt überlegen, Vollkommenheit ist die Norm des Himmels. Das heißt, alles, was im Himmel ist, also alles, was im Himmel ist, ist quasi vollkommen. Und mir fällt dazu jetzt mal so einfach platt gesagt dazu ein, Engel. Engel sind vollkommen, richtig? Ja, weil sie auch das eigentlich kann man nur so sagen, Gutes, ne? Wollen. Ja, Engel sind vollkommen, also die sind halt perfekt. Das sind halt Engel, ne? Also so stellt man sich das vor. Und ganz unabhängig von Religion, denke ich. Und vollkommen sind halt nur die Bewohner des Himmels oder die Anwesenden, die Engel quasi. Aber wir sind ja nicht im Himmel. Und wir versuchen aber trotzdem danach zu streben, nach dieser Vollkommenheit. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage. Sind wir Menschen dadurch besser als Engel oder können besser sein als Engel? Die Frage ist heute ja... Heute so mein Fragetag, die, ne? Die Frage ist ja dann auch, ob so ein Engel zum Beispiel so handelt, weil es in seiner Natur liegt, oder ob er es wirklich will. Also welche Intention steckt dahinter? Aber wenn ein Mensch versucht, trotz seiner Umstände, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses Streben nach Vollkommenheit nicht weniger wert ist als Vollkommenheit selber, solange man eine edle, wie altmodisch, eine edle Absicht hat. Weißt du, wenn ich jetzt sage, also die Menschen an sich, gehen wir jetzt vom jetzt fange ich wieder mit christlichen Glauben an, lasse ich das mal raus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Milieu stammen würde, in dem es nicht gang und gäbe ist, gut und moralisch zu handeln, dann ist ja jeder Schritt, der in diese Richtung geht, ja eigentlich genauso viel wert wie jemand, der genauso handelt. Ne? Weil man startet ja unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Und dann würde ich auch nicht sagen, dass das Aufstreben weniger wert ist als die Sache selbst. Weil der Weg dahin ja auch wichtig ist. Also genau, nehmen wir mal das Beispiel, dass man ist man in einem Milieu aufwächst, wo die Leute sich nicht an Wert und Normen halten, hast du gesagt, meine ich, ne? Ja. Ist es dann, oder dass nicht die Person an, nicht dann an unsere Werte und Normen, kann ja auch sein. Ja, genau, nicht an unsere oder was auch immer. Also an Gutes quasi. In einem schlechten Milieu aufwächst. Mhm. Aber ist es dann nicht noch ein bisschen, also klar, der Effekt und das Streben an sich und die Tat ist gut in beiderlei Hinsicht, ob es jetzt in einem Milieu geschieht, wo es quasi nicht normal ist, oder in einem Milieu, wo das alle quasi tun. An sich ist die Tat gut und gleich zu bewerten, an sich quasi. Ne? Möchte ich behaupten. Erreicht, dass man seinen Nachbar hilft. Ich sag, geben wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Man hilft seinem Nachbarn, obwohl alle Nachbarn einen hassen und mit Stein beschmeißen und, keine Ahnung, böse Taten machen, über dich lästern oder sonst irgendwas. Und du bist trotzdem so nett und gibst jedes Mal von deinen Plätzchen ab, die du zu irgendeinem Festtag backst oder auch so einfach backst, deine Nachbarn. Ja. Ne? Das wäre jetzt die Tat quasi, dass man in einem negativen, schlechten Milieu lebt und da trotzdem eine gute Tat vollbringt. Man teilt sein Essen, man teilt seine Kekse. Ja. Eine Wohngemeinschaft weiter, wieder leben die Leute in Nachbarschaften, aber diesmal ist es so, dass alle Bewohner sich Kekse schenken. Sich Kekse schenken. Und jetzt vergleichen wir mal den Bewohner A aus dem Haus 1 und den Bewohner A aus dem Haus 2. Ist die Tat des Bewohners aus dem Haus 1, wo das Milieu oder wo die Nachbarschaft nicht so positiv ist und eigentlich nur schlechte Sachen tut, nicht lobenswerter als die des Hauses von Nummer 2? Weil das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwo besprochen in einer unserer Folgen. Es ist einfach nett zu sein zu einer Zeit, wo alles gut läuft. Aber gerade wenn es nicht gut läuft, ist es doch wichtig, trotzdem nett zu bleiben. Ja dann bekommt die Handlung mehr Wert dadurch. Ja, lobenswerter. Also die Handlung ist trotzdem gleich gut. Du machst ja nichts anderes, als deine Kekse verschenken. Aber damit mindert man ja wieder die Leistung von dem, der es sowieso tun würde. Weißt du, was ich meine? Deswegen fände ich es fair, wenn der Wert immer 0 oder 1 ist. Entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Ich finde, ich sehe das anders. Also ich finde, man mindert den Wert nicht aus dem des Bewohners aus Haus 2. Aber man erhöht den aus dem guten. Aber man erhöht den Wert des anderen. Ja, aber warum ist denn dann dein, wenn du 5 Euro hast, sind deine 5 Euro doch immer noch die 5 Euro. Ob ein anderer jetzt 10 hat oder 15, spielt doch keine Rolle. Du hast immer noch die 5 Euro. Ja. Also ich finde das, also das, da können wir uns auch, in Freundschaft trennen. Nee, alles gut. Bei dem Beispiel. Also ich finde, das ist wertvoll. Also ja, nicht klar. Wertvoller, sondern lobenswerter. Lobenswert auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay. Aber ob die Handlung an sich mehr wert ist, würde ich bezweifeln. Okay. Wir sind uns einig, uneinig zu sein. Das kann sein. Okay. Ja. Also ich würde heute noch ganz gerne so einen ganz ehrlichen Moment mitgeben wollen an die Zuhörer, und zwar wenn wir jetzt von einem Souverän ausgehen, also von einer Regierungsform oder einem Chef oder sonst was, also Souveräne sind immer die, die irgendwas regieren oder anleiten oder bestimmen, wenn die diese Norm vorgeben, finde ich es, glaube ich, wichtig, auch immer das mit seinen eigenen Werten in Einklang bringen zu können. Und dazu muss man auch hinterfragen. Ja. Ich habe den ganz ehrlichen Moment jetzt nicht so ganz verstanden. War das dein ganz ehrlicher Moment? Das war mein ganz ehrlicher Moment. Nein, also, okay. Nein, ich will damit einfach mal auch so mitgeben, so dass man auch mal hinterfragen muss, damit man seine eigenen Werte auch irgendwie hat. Ja, also, weil ich finde, wenn man blind Werte übernimmt und Normen übernimmt, oder wenn man blind Normen übernimmt, dann vertritt man vielleicht Werte, mit denen man nicht übereinstimmen möchte. Und dadurch geht ja auch irgendwie die eigene Kreativität verloren und die eigene Entfaltung. Zu der Aussage passt vielleicht mein zweites Zitat ganz gut. Soll ich das mal raushauen? Hau raus. Du möchtest weise sein? Fragezeichen. Wirf alle Weisheit fort. Punkt. Mhm. Wieder von Rumi. Ja, aber das ist ja genau das, was du gesagt hast. Wenn du quasi dich an Normen und Werte halten möchtest, sollst du diese hinterfragen und erstmal alle beiseite tun und gucken, was ist für mich eigentlich so? Was ist die Weisheit für mich? Ja. Genau, von Rumi war das, habe ich vergessen. Mevlana Rumi. Jalaleddin Rumi. Mevlana Jalaleddin Rumi heißt der, genau. Ja. Ich stimme dir überein. Ja, also ich finde das jetzt gerade ein rundes Ende. Ja, okay. Was hast du heute gelernt? Was war dein ganz ehrlich Moment? Ich habe ja meinen schon präsentiert. Was hast du heute so mitnehmen können? Verdammt, ich wollte die Frage stellen. Ich habe heute gelernt, dass ich muss ein bisschen überlegen. Ich habe heute gelernt, dass man Normen und Werte so setzen sollte, oder sein Ziel, ich fange nochmal von vorne an. Ich habe heute gelernt, dass man sein Normenziel so setzen sollte, dass man auch Werte und Normen beiseite stellen kann. Mhm. Ohne dabei quasi negative Dinge zu erschaffen. Zu handeln, zu tun. Ja, negativ zu handeln und anderen zu schaden. Oder dass meine Handlung negative Folgen hat. Ja, genau. Ohne dabei negative Folgen zu beabsichtigen. Klar kann das dabei mal vorkommen, aber ja. No risk, no fun, ne? Also ohne Einsatz, kein Gewinn. Klar. Das gehört dazu. Ja. Und man muss auch mal ab und an mal runter von der gepflasterten Straße. Definitiv, ja. Man muss auch mal schön einen Waldweg einschlagen oder so einen Trampelfahrt, ja. Ne? Um an sein eigenes Ziel zu kommen. Ja. Ja. Ja. Das wäre das, was ich heute mitnehme, auf jeden Fall für mich. Würde ich auch sagen. Also mein ganz ehrlich Moment oder mein ich habe heute gelernt Moment ist, habe ich ja eigentlich schon gesagt, aber um es nochmal metaphorisch, weicht mal von den Wegen des Systems ab, hinterfragt mal ein bisschen was, findet euren eigenen Weg, solange ihr noch vernünftige Werte und Normen vertretet, die unsere Gesellschaft oder unser gesellschaftliches Leben am Laufen halten und ermöglichen. Das ist, glaube ich, viel wichtiger. Damit möchte ich nicht sagen, dass die Leute Gesetze brechen sollen, auf gar keinen Fall. Weil ein Großteil oder nahezu alle Gesetze machen ja irgendwo auch Sinn, außer Steuergesetze vielleicht. Nein, das hab ich jetzt nicht gesagt. Das war auch nur Spaß. Das war nur ein Spaß. Das Spaß, war nur ein Spaß, Spaß, Spaß, abgehört Spaß. Werden. Nein, also Gesetze brechen sollte man auf gar keinen Fall, aber so im gesellschaftlichen Zusammenleben so muss man nicht immer allen konformen oder allen Normen irgendwie, Konventionen wollte ich sagen, nicht allen Konventionen folgen, weil solange die Absicht oder der Wert dahinter gut ist, dann darf man auch mal eigene Wege einschlagen. Ja, ich mach mal jetzt was ganz Verrücktes, Guido. Du legst jetzt auf oder was? Nein, ich spreche jetzt, ich hau jetzt einfach mal einen raus. So, lieber Zuhörer, eine direkte Frage an dich. Was ist heute dein ganz ehrlich Moment? Schreib es in die Kommentare oder per E-Mail an ganzehrlich.podcast@gmail.com. Okay, damit verabschieden wir uns und wir freuen uns über die E-Mail, die wir dann auch gerne mal aufgreifen. Und vorlesen werden. Und vorlesen werden, natürlich. Alles klar, cool. Ohne den Namen zu nennen. Ja, das wäre mega. Also, anonymisiert, genau. Hier an unsere Praktikantin, die wir irgendwann mal betreut haben, falls sie bis hierhin zugehört hat. Oder auch an Umut, schreibt uns doch mal eine Mail und erzählt uns eure Gedanken dazu. Okay, wenn du schon alle gegrüßt hast, dann möchte ich jetzt auch nochmal jemanden grüßen. Schöne Grüße an Frankfurt, an meine Schwester. Ich habe mir heute Mühe gegeben, direkt ins Mikrofon zu sprechen. Sehr gut. Sie hört sich das immer jeden Montag an beim Laufen. Wollen wir noch ein paar Leute grüßen? Warte mal, ich gehe mal kurz meine Kontaktliste durch. I wanna thank God. Nein, wir machen jetzt einfach Schluss. Okay, liebe Zuhörer, haut rein, mach's gut, bleibt sauber. Und wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund. Bis dann, wenn es wieder heißt, ganz ehrlich, dein Lieblingspodcast mit Hassan und Guido. Ciao, ciao. Ciao.